Ich persönlich bin jetzt nicht so ein Tapper-Fan. Das kann man vielleicht auch mal in der Regel, indem man auch mal mehr mit Tapper beschäftigt. Aber ich finde halt Wermut interessant und wusste auch wenig über Wermut. Und da dachte ich mir, Mensch, Wermut ist ja auch ein italienisches Getränk. Kann natürlich auch so sagen. Wir hatten natürlich wieder im Gefühl, was kommen wird. Dem Trend voraus. Dem Trend voraus. Irgendwie war das auch so. Und dann haben wir uns mit Wermut beschäftigt und haben festgestellt bei der Gelegenheit, das ist jetzt das neue Kerngetränk. Und dann passt das natürlich besonders gut. Vielleicht muss man jetzt noch ein paar Worte auch zu dem Trend sagen. Der Trend, finde ich, dieses Jahr ganz stark verspürt haben, ist, dass es wieder hingeht zu den klassischen Cocktails. Und in der klassischen Cocktailkunde gab es halt viele verschiedene Zutaten, die es heute klassische gibt oder der Fall. Früher war halt natürlich viele Cocktails basierend auf Wermut und jetzt gleich ist Wermut auch wieder stark am Kommen durch diese klassischen Cocktails. Ein Punkt war natürlich auch der, dass Zeit der Zeit, die 50er, 60er, 70er, den Wermut quasi gerade speziell in Deutschland kaputt gemacht haben. Es gab einfach zu viele sehr schlechte Wermut auf dem Markt und dementsprechend kam auch dieses Image des Wermuts wieder auf. Das ist really bei der Oma im Regal. Alkohol ist der eigentlich mehr Medizin ist. Also der schmeckt nicht, sondern das ist halt irgendwas Schlimmes. Wenn man krank ist, muss man das trinken. Und ja, wir sind jetzt beim Amber. Der vom Geschmack her der, der mittleren Qualität, wenn man so will. Und ja, und dann gibt es noch die Tendenz und die ist, glaube ich, auch farblich, sondern auch vom Geruch intensiver. Es ist, es geht in eine Tendenz hin zu weniger Alkohol. Ja, aber vom also Geschmack. Also Cocktails mit weniger Alkohol. Ja, er hat mehr Süße, glaube ich. Ja, alkoholfreie Cocktails. Aber sonst ist er schon dem anderen immer, aber ähnlich. Jetzt sogar, zum Beispiel wobei alkoholfreien ich dann doch Gin gibt's. Dry besser finde. Fand ich jetzt eher nicht so ganz unproblematisch. Also, gleiche Bitterkeit. Mir hat nicht so geschmeckt. Obwohl das ja jetzt zerstoßen wird, also die Kräuter eigentlich auch intensiver sein sollten, aber es wird halt doch überdeckt. Weil der Wermut ja nur, also in der Regel 18% Alkohol hat, also schwankt noch ein bisschen, aber 18%. Also ich habe jetzt auch mal probiert, Farbe natürlich etwas dunkler. Riechzahl. Und, definitiv süßer. Ja, gut, wenn man und 18% gegen Alkohol. Du hast aber den anderen. Tut, dann achso, ich habe den anderen. Achso, das ist doch der ältere. Weniger Alkoholik. Der ganz alte. Da okay, der ist auch extrem Gin. Süß, aber angenehm süß. Ich stelle mir aber das diesen ist, eher so vor mit einem Tonic oder als Kombination. Das heißt, auch zu pur finde ich den Cocktail als Appetizer die zu intensiv. Weniger Alkohol. Aber die dann den Leuten auch mehr Spaß macht, auch einen zweiten Cocktail noch. Man merkt, die Kräuternoten kommen die Zeit sehr dabei, hier. Wo man sagt, okay, die sind doch durch diese Süße, so Maltei rein, dachte ich, dass sie eher verschlungen knallt, werden, und dann ist aber der hier sind sie doch sehr, sehr stark. Dann, dass man sagt, okay, man geht lieber in die angenehmere vom Alkohol-Level her und kann auch den ganzen Abend mal ein, zwei oder drei kochen. Den anderen jetzt mal, vielleicht ist die falsche Reihenfolge bei mir. Mach du mal als erstes, weil bei dir ja, also das ist nämlich jetzt nicht älter, sondern es ist auch der Rote. Der Wermut wieder da. Deshalb hat er eine sehr viel dunklere Farbe. Ich glaube, der Wermut ist ein bisschen Nachfolger des Bernstein bis Rot. Wir hatten ja einen ziemlichen Gin im Glas. Und in der Tat, der ist bitter. Gin ist ja auch das ist schon auffällig. Kräuter enthält. Und ich glaube, der ist wirklich ausgewogen zwischen bitter und süß. Nachdem man jetzt sich vielleicht auch im Gegensatz zu dem Mittleren ein bisschen satt überwiegt, denkt man, was gibt es denn noch? Bei dem Roten halt tatsächlich was mit auch Trend die Bitterkeit da ist. Also den finde ich eigentlich sehr angenehm. Im Alkohol zu haben, darum passt es ganz optimal. Und aber es stimmt schon. Ist natürlich da der Wert. Also das Aperitif ist wahrscheinlich der wobei bei der Kräutrigkeit, das werden wir dann ja auch noch sehen. Ich habe jetzt zwar die falsche Reihenfolge genommen, aber der mittlere probiert. Quasi, der also orangene, die französischen ist zu süß, finde ich. Also jetzt im Vergleich zu einem anderen. Dementsprechend als Aperitif sind sie in der Regel nicht so kräutrig. Zu stark. Nicht so ausgewogen wie der andere. Zumal auch süßer. Und dementsprechend und wäre, glaube ich, auch eher der trockene ja, und der Spanisch, ganz rouge, wäre, glaube ich, das Richtige für mich. Weil hier sind die Kräuter auch nicht so deutlich spürbar. Obwohl der Verfahren eigentlich mehr kräutrig sein sollte im Geschmack. Finde ich aber, dass es nicht so ist. Genau. Ja, also wie gesagt, bei denen sollen ja jeweils sollen die Kräuter ja direkt Bestandteil fehlt, in die Flüssigkeit zerdrückt werden. Also die deshalb Pflanze, soll der Kräutergeschmack etwas kräftiger sein, aber das merkt man nur beim Roten. Ja, aber den Roten finde ich wirklich auch gut. Und ohne die ist es wie gesagt, Wermut. Die muss zumindest, am besten ist aber immer noch der ganz helle, und der trockene. Dann haben wir ja noch den Likör. Und den extra trockenen haben wir ja leider nicht hier zu probieren. Das ist eigentlich auch kein Wermut, das ist ein Kräuterlikör.

der so ein bisschen auch speziell für den deutschen Markt tanninhaltig wurde. Ist, man merkt so ein bisschen auf der Zunge. Und auch den haben wir probiert, der war nämlich auch Riesling-Basis. Und dann ist der ab dann relativ schnell und sehr lecker. Gut. Da sieht man auch die Dynamik, die jetzt da drin steht. Also aber dürfen nicht vergessen, Lillet ist kein Wermut, obwohl er wirklich häufig dafür gehalten wird. Also es ist nämlich deshalb, weil kein Wermut drin ist, also kein Akademisia. Aber das ja, wie gesagt, passt. Der wurde auch tatsächlich damals für den amerikanischen Markt hergestellt. Kräuter sind, die drin sind, aber nicht nur Kräuter. Und ja, dann kam es 1962 dann tatsächlich auch in Deutschland. Also es ist durchaus auch ein sehr erfrischendes Getränk. Kein Rotwein, muss ich sagen. Und den fände ich auch wirklich auch pur, trinke ich am liebsten mit Bitterlemon. Das ist einfach ein ganz, ganz toller Drink, gerade jetzt für die Jahreszeit. Von daher auch alkoholisch. Das wenn ihr Lust habt, kann ich auch gerne einen Schuss Bitterlemon drauf machen. Und einfach. Es ist allerdings, wenn ich halt die wenigsten vor, daraus halt aber auch darüber sprechen. Genau, vielleicht noch zum Stand. Es gab nicht nur. Jetzt kommen wir zum Lillet Grand Reserve. Das ist unser Jahrgangslillet von 2012. Wir lagern Lillet im 20.000 Liter. Fand ich total klasse. Auch die zwei Barkeeperinnen da hinten haben da einen super Job gemacht. Und was sehr interessant war, es gab verschiedene Bohle, die mit im Lillet gemacht wurden. Das heißt, auch da so ein bisschen spritziges Getränk. Es ist ein ganz diverse Cocktails, die da gereicht wurden, aber wir wurden natürlich wieder. Und es ist nur zum Purtrinken gedacht. Es ist nicht zum Purtrinken. Und haben es wurden zwei Flaschen gesprochen, die, glaube ich, auch von der Person her ganz interessant ist. Ist, glaube ich, kommt ursprünglich aus Russland und hat so die ganze Bundesrepublik schon bereist. Dementsprechend hat die auch mittlerweile ganz, sag ich mal, verschiedene Akzente, die sie da. Aber sie ist, glaube ich, vor allen Dingen so eine rheinische Krone. Ja, auf jeden Fall. Daher auch sehr kommunikativ. Also das. Die versteht sofort, da eben auch ihren Job. Rein, der im Fass war. Lillet gehört mittlerweile auch zu Pernod Ricard, was ja so neben Diageo so die zweitgrößte Plattform ist. Die also den zweitgrößten, oder weiß nicht, ob die zweitgrößte oder die größten, auf jeden Fall einer der beiden großen Player auf diesem Weltmarkt ist. Jetzt kommt halt und das Produkt dann ganz gut in die Portfolio auch natürlich dann reinpasst. Also dementsprechend ist halt Tatjana auch von Pernod und hat dann als Brand Ambassador uns dann ein ganz nettes Interview gegeben. Mhm. Also auch in Deutsch diesmal, hört mal rein. Große Klasse. Bis dann. Also das würde ich auch, ich würde gleich die Flasche mitnehmen. So, von der Nase her, ja, es riecht auf jeden Fall nach Barrique-Fass. Es riecht aber auch ein bisschen nach einem edelsüßen Wein. Bärenauslese, so ein bisschen Fäule ist drin, das riecht man ganz deutlich. Ich nehme jetzt mal den ersten Sip. Ja, man merkt so am Anfang, die Note ist wirklich so wie so eine Bärenauslese. Dann kommt, danach kommt so ein bisschen die Trockenheit, das merkt man. Und dann bleibt er doch relativ lang im Abgang und relativ breit mit einer gewissen Süße. Das heißt, der macht hier eine sehr, sehr schöne Kombination zwischen diesen Anfang etwas trocknen und im Abgang so etwas süßer, aber nicht zu süß. Das ist eine sehr, sehr angenehme, leichte Süße, die nicht so stark ist wie bei einer Bärenauslese oder sonst irgendwas, etwas drunter, aber dennoch eine gewisse dicke Frucht mitbringt. Man merkt halt doch die reifen Trauben hier drin. Glaube ich, mehr als Dessertwein eingesetzt, oder? Ja, als Dessertwein, beziehungsweise auch nach dem Essen zu einer schönen Käseplatte. Einfach, dass man so sich Zeit nimmt dafür. So ein Genießerprodukt ist es wirklich. Also, dass man das zu schätzen weiß, die Handwerkskunst in Bordeaux. Ja, das ist so für Kenner. Wird der Wein eingekauft oder verfügt Lillet selber über Weinberge? Nein, wir haben Partner in Bordeaux, beziehungsweise auch in Polonsac. Und mit denen arbeiten wir schon jahrelang zusammen und das sind halt unsere Weinhändler, denen wir vertrauen und wie die jedes Jahr quasi aufs Neue testen, wie der Wein ist und sich dann ihre Wein aussuchen. Wie gesagt, Sémillon, Sauvignon Blanc und Muscatel sind bei den Weiß, Rosé und bei dem Lillet Grand Reserve und Cabernet und Merlot bei dem Lillet Rouge. Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon mal einen guten Eindruck gewonnen. Vielen Dank.